Wer bin ich? Another thrilling story. Geburt eines Mythos. Sadomaso Science Fiction Underground. Mafia, jüdische Nazis. And a multi-million dollar deal. Oh mein Gott, es ist Superman. Und wie er in die Welt kam. Ein Feature von Lorenz Schröter. Cleveland, Ohio. Der erste Donnerstag im Juni 1932. Mitchell Siegel, ein jüdischer Emigrant aus Litauen, will seinen Secondhand-Kleiderladen abschließen. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Hör mit der Knete! In unserem kollektiven Gedächtnis ist nur Platz für eine sehr beschränkte Anzahl von Archetypen. Lebensübergroße Figuren, die für jede Generation neu geboren werden. Wie die morgendlich dem Meerschaum entsteigende Venus. Und damit zum Weltkulturerbe unseres Geschichtenerzählens wurden. Moses, Parsival, der Graf von Monte Cristo, Frankensteins Monster. Der vielleicht letzte und jüngste Archetyp ist... Look, up in the sky, it's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Am Tag nach dem tödlichen Raubüberfall auf den Kleiderladen erschien im Cleveland Plain Dealer ein Leserbrief. Man solle härter gegen das Verbrechen vorgehen. Geschrieben von einem gewissen A.L. Luther. Und wie dieser Leserbriefschreiber hieß auch... The mad scientist, whose warnings have held the city in a grip of terror. Supermans schlimmster Gegner. Ein verrückter Wissenschaftler. Lex Luthor. Jerry Siegel, damals 15 Jahre alt, hat nie über den Tod seines Vaters Mitchell gesprochen. This is a job for Superman. Superman ist das Produkt einer Nerdkultur, von detailbesessenen Fans. Auch heute widmen Nerds ihre Jugend obskuren Leidenschaften. Videospielen, Sportstatistiken und besonders gerne Science-Fiction. Ein Begriff, den übrigens 1905 ein gewisser monokeltragender Dandy namens Hugo Gernsback erfunden hatte. Sohn jüdischer Einwanderer aus Luxemburg. In seinem Magazin Amazing Stories standen neben Geschichten von H.G. Wells oder Jules Verne Beschreibungen von Raketen, Funkgeräten, dem Fernsehen, Radar und der Jukebox, Jahre bevor sie Wirklichkeit wurden. Jerry Siegel schwärmte für Douglas Fairbanks, liebte Tarzan-Comics und war ein Fan der Amazing Stories. Er schrieb Geschichten, klebte die Seiten zusammen und versuchte seine Cosmic Stories an seiner Schule zu verkaufen. Er hatte gerade das Fanzine erfunden. Die Anhänger der Amazing Stories und von Science Fiction nannten sich Fans als Erste. Die anderen, die für Autos oder Filmstars schwärmten, machten es ihnen nach und nannten sich ebenfalls Fans. Cleveland, Ohio, 1932. Joe Schuster, Sohn jüdischer Einwanderer aus Russland, war klein, kurzsichtig, ängstlich, still, schlecht in der Schule und dazu noch bitterarm. Im Winter trug er 3 Pullover, war die Miete fällig, wurde bei den Schusters gefastet. Joe zeichnete ununterbrochen. Das Papier kam aus dem Abfalleimer, noch blutig vom Fleisch, das darin eingewickelt worden war. Ein einziger Cartoon hat es in die Schülerzeitschrift geschafft. In der Redaktion lernte er Jerry kennen. Jerry Siegel und Joe Schuster werden das, direkt nach einer Batman-Ausgabe, teuerste Druckerzeugnis des 20. Jahrhunderts schaffen, welches mit den Worten beginnt: Als sein ferner Planet starb, setzte ein Wissenschaftler sein kleines Kind in eine Rakete, die er zur Erde sandte. Doch vorher, im Januar 1933... Untergehen, das ist reine Falterei. Deutschland soll untergehen. Und Deutschland kann ihm nur eine Antwort geben. Deutschland wird sie. Ein böses, machtgieriges Grinsen überzog Supermans Gesicht. In der von Jerry selbst verlegten Kurzgeschichte The Reign of the Superman, another thrilling story by the writer of Snaring the Master, verleiht ein perfider Wissenschaftler einem Obdachlosen a I can read your mind. Telepathische und telekinetische Kräfte. Force ideas into people's heads. In dieser Kurzgeschichte ist Superman noch ein böser Glatzkopf, der beinahe die ganze Welt erobert und zerstört. Menschen meinen Willen aufzwingen und meine Überzeugung überall hin verbreiten. Jerry und Joe hatten den Namen Superman von Nietzsches Übermenschen übernommen. Ab etwa 1920 wurden in jeder amerikanischen Zeitung Comics abgebildet. Kleine Fortsetzungsgeschichten in gleich großen Panels. Diese vier Bildergeschichten wurden als Lizenz in Comicheften nachgedruckt. Da wollten Jerry und Joe hin, auf die Funny Pages. Unermüdlich schickten sie ihre Geschichten ein. Jahrelang hagelte es Absagen. Aus Jerrys kruder Bildung, die Lokalzeitung Plain Dealer, Fritz Langs Film Metropolis, Comics und Pulp Fiction, erhob sich wie der aus Lehm geschaffene Adam oder der gleichfalls aus Lehm bestehende Golem. Der urbane Mythos Amerikas. Superman. Währenddessen in New York. Warum, dachten sich Harry Donenfeld und Jack Liebowitz, auch sie Söhne jiddisch sprechender Schneider aus den Ghettos und Städtels Osteuropas, mit guten Verbindungen zur jüdischen Lower East Side Mafia, also Meyer Lansky, Bugsy Siegel und Arnold Rothstein, warum, dachten sich also Donenfeld und Liebowitz, die bisher Magazine für Kunststudenten herausgaben, warum dachten sich also der hartgesottene Harry Donenfeld und sein Buchhalter, der ehemalige Funktionär der sozialistischen Damenbekleidungsgewerkschaft Jack Liebowitz, warum nicht Originalcomics zeichnen lassen und so die Lizenz an die Zeitungsverleger sparen? Und hatten da nicht zwei Jungs aus Cleveland, Ohio etwas eingeschickt? Du schlägst keine Frau. Du wolltest es. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers. Bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. Der Cowboy war ein Mythos der Grenze und der unendlichen Weite, 19. Jahrhundert. Superman hingegen kam aus der Kleinstadt Smallville in die Großstadt Metropolis, 20. Jahrhundert. Der Alien Superman, seine Wurzeln lagen weit, weit entfernt auf dem Planeten Krypton, war ein Immigrant. Wie die Väter vieler Superheldenerfinder, jiddisch sprechende Neuankömmlinge, die mit ihrer doppelten Identität rangen. Da ihre alte Kultur, die sie nicht verlieren wollten, Europa, das Städtel, Smallville, das verkörpert Superman. Und hier das Neue, das sie werden wollten, Amerikaner. Urban sein wie Clark Kent. April 1938. Auf dem Cover von Action Comic No. 1 stemmt ein muskulöser Mann mit rotem Cape, blauen Ganzkörperstrumpfhosen und einem S auf der Brust scheinbar mühelos ein Auto in die Luft und droht es zu zerschmettern. Heute würde ein gut erhaltenes Exemplar dieses Heftes über 3 Millionen Euro kosten. Seit Anbeginn des Geschichtenerzählens gibt es Helden mit übernatürlichen Kräften. Gilgamesch, Herkules, Graf Dracula. Die Titelgeschichte von Action Comic No. 1 war über 13 farbige Seiten ausgebreitet. Die Kästchen mal länger, dynamisch der Handlung angepasst, mit Details wie Nahaufnahmen im Kino und Montagen wie im expressionistischen Film. Superman war der erste Superheld. Ausgestattet mit übermenschlichen Kräften, kugelsicher, bekämpft er das Verbrechen und, das war neu, Superman besaß eine geheime Identität. Jerry Siegel und Joe Shuster verkauften Superman für $130 an Donenfelds Action Comics, die später DC Comics heißen sollten. Die erste 200.000er Auflage war schnell verkauft. Die Händler bestellten nach. Innerhalb weniger Monate wurde eine Millionenauflage vertrieben. Was ist das? Ein Wirbelsturm? Meine Kräfte, sie verschwinden! Eine unwiderstehliche Kraft trifft auf ein unbewegliches Objekt. Zum letzten Mal. Da hast du es. Arsch! Bis dann, Superman. Und danke für die Story. Dank nicht zu früh. Ich glaube, Clark Kent hat die Story schneller als du. Mit dem Erfolg von Superman kamen all die anderen. The Phantom, The Shadow, Captain Future. Die Verleger von Superman verklagten die Nachahmer. Richter Learned Hand definierte bei einem Plagiatsverfahren gegen Wonder Man: Superhelden verfügen über Wunderkräfte und Geschwindigkeit. Sie sind unverletzbar, tragen einen Codenamen und ein Kostüm. Ansonsten treten sie als normale Bürger auf. Captain America, Batman, Wonder Woman. Es wurden immer mehr und sie ließen sich von keinem Gericht aufhalten. Secret Identity. Spider-Man, Batman und alle anderen Superhelden verkleiden ihre wahre Identität und tragen eine Maske, wenn sie ihre Abenteuer bestehen. Superman ist anders. Er tarnt sich als Clark Kent, trägt eine Brille, um als unsichtbarer Mann in der Masse aufzugehen. Der Anzug schützt sein wahres Ich. Darunter, Supermans Uniform ist eigentlich nur blau angemalte Haut, ist er nackt. Tarzan, Superman, Conan der Barbar, He-Man, Comicleser, Jungs in der Pubertät, scheinen sie zu lieben. Die muskulösen Männer in den knappen Hosen. Es waren hunderte Superhelden, die die Übeltäter bekämpften. Die Verbrecher schienen merkwürdigerweise trotz all der Superhelden nie auszugehen. In den frühen Morgenstunden des 22. Juni trat die deutsche Wehrmacht in breiter Front zum Angriff an, um die heimtückische Bedrohung des Reiches und Europas durch die bolschewistischen Verräter abzuschlagen. Die Grenzbefestigungen werden bereits in den ersten Tagen durchstoßen. Ich werde die Welt beherrschen! Der Bösewicht im Superman-Kosmos heißt Lex Luthor. Dann ging alles ganz schnell. Innerhalb weniger Hefte wurde Superman stärker, bekam einen Röntgen- und Hitzeblick, einen Eisatem und ein Supergehör. Warum aber griff Superman nicht in den Krieg ein und zermatschte die Nazis? Einmal schnappt er sich Hitler und den japanischen Premierminister Tojo, schüttelt sie durch, doch... Den Krieg wird der größte Held aller Zeiten gewinnen. Der amerikanische Soldat. Einmal zerstört Superman deutsche Panzer, ein andermal U-Boote. Doch nur auf dem Titelbild. Verlag und Autoren wollten keine Geschichten, wie Superman die Nazis vernichtet. Er würde sonst zu gottgleich wirken. In den ersten Heften konnte Superman nur sehr weit springen. Dann lernte er fliegen, schnell wie das Licht. Fliegen. Der Amerikaner ist mobil. Ein Cowboy zieht nach Westen. Kerouac trampt durch den Kontinent. Easy Rider, die Astronauten, Sigmund Freud, Traumdeutungen. Die nahe Verbindung des Fliegens mit der Vorstellung des Vogels macht es verständlich, dass der Fliegetraum bei Männern meist eine grobsinnliche Bedeutung hat. Meist fliegt Superman allein. Doch manchmal darf Lois Lane mit. Lois Lane war einst ein kleine Jungs quälendes Biest, wie sie jeder pubertierende Junge kennt und fürchtet. Als die Männer in der echten Welt in den Krieg und Frauen vom Herd ins Büro zogen, stieg Lois Lane zur Pulitzer-Preis gekrönten Star-Reporterin auf. But Chief, I would like the chance to crack the story on my own. Thanks, Chief. Lois, wie wäre es? Wir zwei? Heute Abend? Ach, Clark. Ich musste den ganzen Tag Geschichten schreiben. Zwing mich nicht, dir auch eine aufzutischen. Warte, Lois. Doch Lois behandelt ihn wie Luft. Joe Schuster und Jerry Siegel verdienten gut, sehr gut. $50,000 bis $75,000 im Jahr. Heute wären das über eine halbe Million Euro. Ihre Verleger, Harry Donenfeld und Jack Liebowitz von DC Comics, verdienten jedoch mehr mit Superman. Sehr viel mehr. 1941 über 2,5 Millionen Dollar. Superman altert nicht. Er kann nicht sterben. Sein Liebesleben ist ein statisches Nicht-Können. Er macht keine Entwicklung durch, er lernt nichts hinzu, er kommt nie in Versuchung und handelt stets moralisch. Wie übrigens auch Engel. Jerry und Joe waren reich und berühmt, aber auch wütend. Denn die Rechte an Superman besaß DC Comics und sonst niemand. Harry White of the Daily Planet is just sitting down to breakfast. Where are those Kellogg's cornflakes? If someone doesn't bring me another package within 2 seconds, I'll... 2 seconds? This sounds like a job for Superman. Superman im Radio, auf Milchtüten, in 200 Sonntagsausgaben, auf Toastbrot und Spielzeugpistolen. Ein Zeichenstudio unter Joe Schuster war mit der immensen Produktion beschäftigt. Redakteure kümmerten sich um neue Geschichten. Er ist unverwundbar. Zerstört die Erde. Jetzt werde ich ihm einheizen. Die Sonne schmilzt die Weltraumwolke. Ich werde mein Schloss im All nicht behalten. Da lauern unbekannte Space Monster. Die Bösewichte hießen The Vulture, The Laugher, The Prankster und die scharlachrote Witwe. Am schlimmsten aber war Mr. M'Sixtapilk, der nur besiegt werden kann, wenn M'Sixtapilk seinen eigenen Namen rückwärts spricht. Caltip Sixum. Seine dramaturgische Einfalt macht Superman einzigartig. Von Adam an hatten Helden Fehler und Neurosen. Und wegen seiner Unbesiegbarkeit zum Horror für jeden Geschichtenerzähler. Der Buchhalter Jack Liebowitz pochte auf den Vertrag und sagte: Geht zurück an eure Schreibtische und arbeitet. Jerry und Joe, aufgestachelt von einem windigen Anwalt, klagten 1948. Sie versuchten, Bob Kane, den Erfinder von Batman, zu gewinnen, ebenfalls zu klagen. Bob aber rannte sofort zu Harry Donenfeld, drohte ihm ebenfalls einen Copyright-Prozess an. Er wäre nämlich bei Vertragsabschluss noch minderjährig gewesen. Eine Geburtsurkunde gäbe es nicht, aber seine Eltern wären bereit zu schwören. Batman-Erfinder Bob Kane bekam seinen Vertrag. Jerry und Joe verloren. Den Prozess, ihren hochdotierten Job bei DC, ihren Namen unter den Superman-Comics. Du hattest deine Zeit, Superman. Jetzt ist Zahltag. You were great in your day, Superman. Superman-Geschichten waren von Anfang an auch Geschichten über das Erzählen. Nicht umsonst ist er als Clark Kent Reporter und beschreibt die Gefahren, die er als Superman beseitigt. Mit Lois Lane hat er seine Biografin stets dabei. Superman redet oft mit sich selber. Oder redet er mit dem Leser? Einmal liest Superman Comics im Zug. Du liest ja Comics? Wusste ich gar nicht. Komisch, wie diese seltsamen Figuren dich faszinieren. Wie dieser schreckliche Riese Torgo. So einer kann doch gar nicht existieren. Sie rauben plötzlich Banken aus. Oh mein Gott! Es ist Torgo! Mein Albtraum ist, meinte Jerry Siegel nach dem verlorenen Prozess, dass Sue Smith, so hieß ihr Anwalt, der sie angestachelt hatte, ihren Verleger Harry Donenfeld zu verklagen, dass Sue Smith zu Harry gegangen sei und gefragt habe, was es ihm wert sei, wenn er uns, Siegel und Schuster, loswerden würde. Superman bleibt stets seinem Ideal eines ritterlichen Junggesellen treu, der sich, wenn ihm die Welt und der Weiberkram zu viel wird, in sein Schloss der Einsamkeit am Nordpol zurückzieht. Hier kann ich mich zurückziehen. Jerry wurde von einem anderen Comicverlag angestellt, in der Hoffnung, dem Superman-Erfinder würde eine ebenso übermächtige Figur einfallen. Doch in seinem jungen Hirn war wohl nur für einen großen Traum Platz. Er wurde gefeuert und schlug sich als Werbetexter einigermaßen durch. Doch Joe? Zeichner Joe Schuster lebte auf Parkbänken, verwahrlost, einsam. Sein Augenlicht verlosch langsam. Manchmal arbeitete er als Laufbursche. Eines Tages lieferte er eine Druckvorlage bei seinem alten Arbeitgeber DC Comics ab. Harry Donenfeld gab ihm $20 unter der Bedingung, nie wieder im Verlag zu erscheinen. "1947 kamen die Männer aus dem Krieg zurück und die Frauen hatten Geschmack am Berufsleben gefunden. Da denkt auch Lois Lane, einmal in einem Traum, einmal nach einer Bluttransfusion, sie besäße ebenfalls Superkräfte." "Endlich! Aufregung, Abenteuer, Romantik! Ich bin Superwoman!" Sie bildet sich ein, sie könne alleine fliegen, springt aus dem Fenster und Superman muss sie auffangen. Anfang der 50er Jahre. In der echten Welt ist Sigmund Freud längst populär, vermutet die schlaue Lois Lane langsam, dass Clark Kents wahre Identität Superman sein könnte. Und sammelt wie ein Privatdetektiv entsprechende Indizien. Clark, bist du Superman? Eines Tages kam ein geheimnisvoller Fremder auf Joe Schuster zu. Clancy, kein Vorname. Bis heute weiß man nicht, wer dieser Clancy war. Der geheimnisvolle Fremde heuerte Joe für ein spezielles Magazin an. Knights of Horror. Ein Mann, der aussieht wie Douglas Fairbanks, reißt einer Blondine, die wie Rita Hayworth aussieht, die Bluse herunter. Der Schlag der Peitsche brannte wie heißer Draht. Jede Geschichte hat ihren Bösewicht. Im Superman-Drama ist diese Rolle nicht etwa mit Harry Donenfeld besetzt, der Verleger, der zwei kleinen Jungs die Chance ihres Lebens gegeben hatte. Und auch nicht sein hartherziger, ehemals sozialistischer Buchhalter Jack Libowitz, der später Playboy und Mad verlegen würde. Das Böse kam aus Deutschland. Frederick Wortham. Comics schildern mit perversem Vergnügen sexuellen Sadismus. So lernen die Kinder Sadomaso. Frederick Wortham war Psychiater, ein Wissenschaftler, wie der größenwahnsinnige Lex Luthor. Für die Fans war Wortham der größte Übeltäter aller Zeiten. Der Mann, der den Comic ermordete. In den Comics hat üblicherweise ein Bösewicht, ein Ausländer natürlich, ein halbnacktes Mädchen in seiner Gewalt. Zur Vorspeise bekommt sie Schläge ins Gesicht. Ah, wie gefällt dir das? Du wirst mich lieben und mir gehorchen, nachdem du ein Dutzend Peitschenhiebe auf deinen schönen Po bekommen hast. In München als Friedrich Wertheimer geboren, war Wortham einer dieser Klavierspieler und Goethe-Leser aus gutem Haus. Sein Weltbestseller hieß »Die Verführung der Unschuldigen«. Ich kannte einen 12-Jährigen, der seine Schwester auszog und mit ihr Sex haben wollte. Sie war 9. Ein 13-jähriger Lustmörder an einem 6-jährigen Mädchen verlangte im Gefängnis nach Comics. Sommer 1954. Wie gefällt dir das? Und das? 4 Teenager zogen nachts durch den Brooklyn Park, peitschten junge Frauen bis zur Bewusstlosigkeit und zündeten Obdachlose an. Jack! Oh, Jack, Mann, lass ihn! Mach ihn fertig! Jack, du bringst ihn ja um! Einem gewissen Reinhold Ulrichsen schlugen sie den Schädel ein. Dem auf einer Parkbank schlafenden Obdachlosen Willard Mentor verbrannten sie mit Feuerzeugen die Fußsohle. Und jedes Mal, wenn sich das Opfer wehrte, schlugen sie ihn zusammen. Mann, der stinkt vielleicht. Du gehst jetzt schön schwimmen, Opa. Dann wurde Mentor gezwungen, in den East River zu steigen, wo der Nichtschwimmer ertrank. Frederick Wortham besuchte den Anführer der Jugendgang, Jack Coslow, in seiner Gefängniszelle. Und hier wird die ganze Geschichte noch irrer. Denn Jack war bekennender Hitler-Fan, trug ein Hitlerbärtchen und er war Jude. Wie seine drei Mittäter. Einer davon zudem Bodybuilder und Sohn eines Schneiders, wie Joe Schuster. Frederick Wortham hatte Comics mitgebracht, unter anderem Knights of Horror, ein Sadomaso-Fetisch-Magazin. Ob er denn solche Comics lese, fragte Wortham den Jungen. Die Antwort war ja. Sie hätten sogar eine Szene aus Knights of Horror nachgespielt, bei der das Opfer zwischen den Schlägen die Füße des Täters hätte küssen müssen. Ein eindeutiger Beleg für Worthams These. Wenn man außer Acht lässt, dass der hochintelligente Jack Coslow auch Nietzsche, Thomas Mann und Spinoza gern und ausführlich gelesen hatte. Jahrzehntelang war das Sadomaso-Magazin Knights of Horror vergessen. Bis ein paar Comic-Freaks erkannten, diese Zeichnungen, das ist eindeutig der Stil Joe Schusters. Sklave! Mein Wille sei dein Wille. Ein Mann, der wie Clark Kent aussieht, das kantige Kinn, die breiten Schultern, küsst den Schuh einer Frau, die wie Lois Lane aussieht. Wie gefällt dir das und das? Doch nie sieht man Kratzer, Körperhaare oder primäre Geschlechtsmerkmale. Es ist der alte, bis heute wogende Kampf um die Frage, ob die Darstellung von Gewalt beim Rezipienten Gewalt auslösen würde. Ob Ego-Shooter Computerspiele zu Amokläufen animieren würden, ob Pornografie zu Vergewaltigungen führe und ob und wie Jugendliche mit einem Zugangserschwerungsgesetz vor Kinderpornografie im Internet geschützt werden sollten. Es gibt 4 Glaubensrichtungen, alle mit Dutzenden wissenschaftlichen Untersuchungen belegt. Gewaltdarstellung bewirke Gewalt. Gewaltdarstellung helfe Gewaltbereiten, Gewalt auszuüben. Friedliche oder ängstliche Charaktere hingegen würden abgeschreckt. Gewaltdarstellung habe keinerlei Einfluss auf das Verhalten. Gewaltdarstellung helfe Gewaltfantasien gefahrlos und rein theoretisch auszuleben. Frederick Wortham hat sich in der Rezipientenforschung festgelegt. Superman hat ein S auf seiner Brust. Wir sollen wohl dankbar sein, dass es kein Nazi-SS ist. Und die Leute glaubten ihm. Jack Kirby, der wie sein Captain America mit der Waffe in der Hand gegen Hitler gekämpft hatte, er und all die anderen Superheldenerfinder und deren Verleger waren Juden. Harte Jungs von der Straße, die zu 5 in winzigen Zimmern aufgewachsen waren. Und sie mussten sich von sonatenklimpernden Bildungsbürgerjuden, die nicht in den Krieg gezogen waren, vorwerfen lassen, sie seien Nazis. Well, my Jesus is the first line of defense. Ladies and gentlemen, this war in which we are now engaged is not, cannot be a war between America's 2 great political parties. As I've often said in the past, certainly the millions of loyal Americans have long voted the Democrat ticket. Love America just as much. They hate communism just as much as the average Republican. Der US-Senat setzte 1954 eine Untersuchung an, mit Wortham als Zeugen der Anklage. Die Comic-Verlage wurden gezwungen, sich entlang eines Comic-Codes selbst zu zensieren. Verboten wurde, Gesetzeshüter und Regierungsbeamte als böse oder korrupt zu zeigen. Ich kämpfe für die Wahrheit, die Gerechtigkeit und den American Way of Life. Dann musst du aber gegen jeden Politiker antreten. Werwölfe, Vampire, Zombies wurden verboten. Es war die Zeit der Kommunistenjagd, die McCarthy-Ära. War declared by Karl Marx in 1848, redeclared and brought down to date by Lenin, again redeclared by Stalin, and again redeclared by the Kremlin within the last 5 or 6 weeks. Es kam zu Buchverbrennungen. Blue Beetle, Green Mask, Silver Scorpion und all die anderen Superhelden von DC und Marvel Comics gingen stapelweise in Flammen auf. So, you want a story? I'll give you the greatest story of destruction the world has ever known. Wortham erkannte auch als erster eine mögliche homoerotische Beziehung zwischen Batman und Robin. Allerdings fand er das gar nicht gut. Manchmal, wenn Batman verwundet worden ist, sitzt Robin neben ihm. Sie leben in einer prunkvollen Gegend mit schönen Blumen in großen Vasen, Batman im Schlafanzug. Ein Traum für Homosexuelle. Diese hautengen Kostüme, die rein männliche Welt. Aber man kann das Superhelden-Genre auch ganz anders betrachten. Look at me, Kal-El. The Kryptonian prophecy will be at last fulfilled. Vater unser, der du bist im Himmel, Superman wurde von seinem überirdischen Vater vom Himmel auf die Erde geschickt. Aufgezogen wurde er von den Kents. Ursprünglich hieß die Mutter Mary, die wie die Jungfrau zu einem Kinde kam. Erst später wurde sie in Martha umbenannt. Der Vater hieß zwar nicht Joseph, aber immerhin Jonathan. Als junger Mann zog Superman von der Kleinstadt Smallville, Bethlehem, in die Hauptstadt Metropolis, Jerusalem, und wirkte Wunder, oft zum Verdruss der staatlichen Gewalt. Bei Superman geht das Böse an sich selbst zugrunde. Tugend wird belohnt, Laster bestraft. Triebverzicht ist nötig. Eine klassische Theodizee also. The world doesn't need a savior. And neither do I. Listen. What do you hear? Was hörst du? Nothing. Ich höre nichts. I hear everything. Ich höre alles. You wrote that the world doesn't need a savior. Du meinst, die Welt braucht keinen Retter. But every day I hear people crying for one. Aber ich höre sie schreien. Jeden Tag. Supermans Geburtsname auf Krypton war Kal-El. Im Hebräischen heißt das Stimme Gottes. Oder mit anders ausgesprochenem K, alles, was Gott ist. Die zweite Silbe, El, bedeutet im Hebräischen von Gott. Wie in den Namen der Erzengel Ariel, Raphael, Gabriel und Michael. The Son becomes the Father. The Father becomes the Son. Farewell forever, Kal-El. Remember me, my son. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Kampf des Stählernen gegen Doomsday, eine apokalyptische Killermaschine, findet man zahllose Anspielungen auf die Offenbarung des Johannes. Mit dem Comic-Code Mitte der 50er Jahre verschwanden die meisten Superhelden. Sterben konnten sie ja nicht. Nur drei aus dem goldenen Zeitalter überlebten. Superman, Batman, Wonder Woman. Lois Lane verwandelte sich in jeden Albtraum, den ein Mann träumen kann. Zu einer Heirate-mich-Superman-Stalkerin oder wie in einer Folge aus dem Jahr 1966 in ein bizarres Insekt. Ich verwandle mich in eine Fliege aus Kryptonit! Lois Lane hat einen menschlichen Oberkörper und den Rumpf einer Gottesanbeterin, die bekanntlich Männer nach dem Geschlechtsverkehr verspeisen. Die 60er Jahre erleben neue Superhelden. Sie ignorieren den bescheuerten Comic-Code. Das silberne Zeitalter der Comics beginnt. Spider-Man, die Fantastischen Vier, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, The Incredible Hulk, Green Lantern, Flash. Lois Lane wird unabhängig. Ihre lebenslange Leidenschaft für Superman lässt nach und sie ist einfach eine moderne Heldin. Die beiden sind ein gut eingespieltes Team und wie in einer alten Ehe spielt Sex, also auch kein Sex, nicht mehr die große Rolle. Roy Lichtenstein malte Comics als Pop-Art. Er kopierte besonders gern Irv Novik, den Erfinder des Superhelden S.H.I.E.L.D. Roy und Irv, müßig zu erwähnen, dass sie beide jüdisch waren, hatten sich im Krieg kennengelernt. Roy, Sohn eines Immobilienmaklers von der Upper East Side, bekam Tausende für seine Kunst. Der in Armut geborene Irv, $20 für die Vorlage des berühmten Wham!, wo ein Jagdflugzeug ein anderes abschießt. Superman ist für das Gute und gegen das Böse. Tiefer geht seine Persönlichkeit nicht. Er hat keine Traumata wie Spider-Man oder Batman. Das macht Superman zu einer idealen Projektionsfläche. Weniger zu einer Identifikationsfigur, mit der man mitleiden kann. Um Superman muss man nie Angst haben. Das ist dramaturgisch gesehen seine Achillesferse. Vergleichbar dem Paradox, wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann das Böse? Will er es, dann ist er nicht gut. Kann er es nicht verhindern, dann ist Gott nicht allmächtig. In den Comics der 60er Jahre wird immer mehr des für Superman tödlichen Kryptonits entdeckt. Ein bis dahin sehr seltenes Metall. Ich werde schwach. Das kann doch nicht an diesem roten Stein liegen. Kryptonit ist grün. Doch auch die Hochkultur meldete sich in den 60er und 70er Jahren wieder zu Wort. Filme, die nach einem Stereotypenmuster von Wunscherfüllung und Normbestätigung funktionieren, leisten wenig mehr als eine placebohafte Ruhigstellung. Es ist das alte Lied. Inmitten von Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen entscheidet sich der Mann aus Stahl ausgerechnet für die Rettung des amerikanischen Großkapitals. So wie sich Superman verändert und damit auch das Geschichtenerzählen, so ändert sich auch das Erzählen über das Erzählen. Wenn also Medienkritiker meinen, es handelt sich bei dem Film vorrangig um einen auf kommerziellen Erfolg gebürsteten Streifen ohne diskurskritische Tendenzen. Wenn also diese Medienkritiker meinen, Superman müsste diskurskritisch sein, übersehen sie, dass Superman auf eine für die Medienkritiker unsichtbare Weise immer schon diskurskritisch war. Die Geschichten, auf eine andere Art zwar als die Philosophen Alain Robbe-Grillet oder Jean-François Lyotard, postmodern waren. Verwirrende Erzählstrukturen, chaotische Zeitsprünge, verdächtige Erzähler. Lyotard spricht vom Ende der großen Erzählungen in der Philosophie und fordert den Chor der gleichberechtigten, nebeneinander wirkenden Perspektiven. Wie im Comic. Nur leider können manche Medienkritiker nicht lesen. Durch die Identifizierung mit dem Superhelden können Allmachtsfantasien und Aggressionen ausgelebt werden. Die kritische Medientheorie der 70er wurde so selbst zu einer Erzählung über das Gute und das Böse. Und so verwandelte sich Frederick Worthams Angst vor der Verführung der Unschuldigen in Faschismus-Kapitalismus-Kritik. Supermans Gegner traten in immer neuer Gestalt auf. DC Comics und damit Superman wurden 1969 von Warner Brothers gekauft. Jerry klagte weiter gegen Warner, versandte 1000 Briefe, schrieb an jede Zeitung. Nur ein kiffender 21-jähriger kalifornisch-philippinischer Hippie, Herausgeber eines sehr kleinen Underground-Comics, antwortete. Nach dem Interview in Cobblestone griff die erste Zeitung die alte Geschichte von Jerry und Joe auf. Dann kam das Fernsehen. Es war der alte Kampf David gegen Goliath, Warner gegen Siegel und Schuster. Und ein Gesetz des Geschichtenerzählens ist, dass in der Geschichte stets David gewinnt. Es wurde ungemütlich für Warner. Das Recht hatten sie auf ihrer Seite. Aber die Gunst der Nerds, der Leute, die in ihren neuen Superman-Film gehen sollten, die lagen bei zwei alten armen Männern, die vor Äonen den Göttervater des amerikanischen Olymp geschaffen hatten. Ein anderer Jerry, einer von der alten Comic-Garde, er hatte Robin, den jungen Freund Batmans, erfunden. Dieser Jerry Robinson war Präsident der National Cartoonist Society und nahm sich in Superheldenmanier der Armen und Schwachen an, in diesem Falle Schusters und Siegels. Er rief die Schriftsteller Norman Mailer und Kurt Vonnegut an. Das gute Amerika erwachte. Der Widerstand gegen Warner nahm Fahrt auf. Der ständige Faschismusvorwurf ist auch am Mann aus Stahl nicht spurlos vorbeigegangen. Im Superman-Film von 1978 ist er ein Held mit Schwächen und Leidenschaften und Teil einer Bürgerbewegung. This country is safe again, Superman. Thanks to you. No, sir. Don't thank me, Warden. We're all part of the same team. Night. Wir gehören alle zum selben Team. Währenddessen in New York, wenige Tage vor dem Filmstart. 1978. Jack Leibowitz sitzt im Aufsichtsrat von Warner. Der ehemalige Buchhalter hatte seinen Anteil bei DC gegen einen Anteil bei Warner eingetauscht. Jack Leibowitz bot Jerry und Joe $10,000 Jahresrente an. Dann 15.000, dann 20.000. Aber nicht die Rechte, nicht die Namensnennung. Das war sein letztes Angebot. Morgen würde es nicht mehr gelten. Joe und Jerry konnten nicht mehr. Sie waren krank. Doch der andere Jerry, Robinson, gab nicht auf. Um Mitternacht rief er bei Jack Leibowitz an. Gib ihnen den Credit und Warner ist der Good Guy. Und Leibowitz gab nach. Okay, sie kriegen ihren Credit. In den Comics und den Film, aber nicht auf Spielzeug und Merchandising. Und seitdem steht unter dem Mann aus Stahl wieder Schuster und Siegel. Joe, Jerry und die anderen, Jack Kirby, Bob Kane und die übrigen Autoren und Zeichner des goldenen und silbernen Zeitalters wurden zu Stars und dann zu Superstars auf Comic-Festivals mit Tausenden von Fans. Die Preise für alte Ausgaben stiegen. Us do opposite of all earthly things. Wir machen alles gegen normale Welt. Superman-Geschichten kämpfen stets gegen die Unbesiegbarkeit ihres Helden. Us hate beauty, us love ugliness. Mit Bizarro erhält Superman eine Frankenstein-Version seiner selbst, mit spiegelverkehrtem S auf der Brust. Wir gegen Schönheit, wir für Hässlichkeit. Superman kämpft gegen Magie, dagegen ist er machtlos. Gegen Gestalten aus anderen Dimensionen und den Zeitfängen. Ich bin alles, was war, alles, was ist und was sein wird. Ich bin alles, was sein könnte. Und alles, was gewesen sein könnte, nenn mich Time Trapper. Vor Milliarden Jahren auf dem Planeten Malthus lebte eine blauhäutige Rasse. Unter ihnen der ehrgeizige und unsterbliche Kronar. Superhelden müssen sich der Zeit anpassen. Der Superman der 40er Jahre war ein anderer als der aus den 60ern. Sie lebten in Parallelwelten. Mit einer Zeitreisemaschine reist Kronar zum Beginn des Universums. Doch damit spaltet er das Universum in ein Multiversum. Zwei mächtige Gestalten entstehen. Monitor und Antimonitor. In Krise der Parallelerden wird erklärt, warum Superman so viele sich widersprechende Abenteuer erlebt hat. Es war einmal der böse Antimonitor. Er eroberte mit Antimaterie eine Welt nach der anderen. Denn die Welt war in viele Paralleluniversen aufgespaltet. Earth Zero, Earth 1 bis 3, sowie Earth 154, 1198, 1863. In jeder dieser Welten spielt eine andere Version der Superman-Geschichte. Der Gegner von Antimonitor heißt Monitor. Er kann 5 Universen retten und damit die darin lebenden Superhelden. Lex Luthor und andere Superschurken versuchen, die Erde zu zerstören. Dann verbünden sich Superschurken und Superhelden, um den verrückten Wissenschaftler Kronar aufzuhalten. Damit er nicht zum Beginn des Universums reisen kann und damit das Multiversum auslöst. Nach einem gewaltigen Kampf vereinter Superhelden verglüht Antimonitor in einer Supernova. Und während in der echten Welt das Sowjetsystem zusammenbrach, verschwand auch das üble Multiverse der parallelen Superman-Welten. Superman und Lois Lane entkommen in eine Paradiesdimension. Das Ende des Multiverse gebiert ein einheitliches Universum mit einem Superman und einer Geschichte. als wäre die Postmoderne überwunden. Diese Zeitenwende wird im Comic-Kosmos als Post-Crisis bezeichnet. Es gibt nur noch eine Welt und nur einen Superman. Das war auch gut für junge, neue Leser, denen das ganze Durcheinander der verschiedenen Welten zu kompliziert geworden war. Du hast es geschafft! Du hast uns alle gerettet! 1992 stirbt Joe Schuster. Aber auch Superman stirbt. In der Serie Supermans Tod reißt in einem apokalyptischen Endkampf der Mann aus Stahl Doomsday, das Monster, das alles Leben vernichtet, mit in den Tod. Halt aus! Aber es ist zu spät. Superman ist tot. Diese Meldung wird in jeder amerikanischen Nachrichtensendung verbreitet. 3 Millionen Hefte mit dem zerrissenen Cape an der Fahnenstange werden verkauft. Die Verleger von Superman sind erstaunt. Wissen die nicht, dass Superhelden manchmal sterben und dann wieder auferstehen? Ein Jahr später ist Superman wieder da. Dank eines Opfers von einem mysteriösen letzten Sohn Kryptons. Jerry Siegel stirbt 1996. Und Superman heiratet Lois Lane. 57 Jahre hat sie darauf gewartet. Auf Comic-Conventions, Veranstaltungen mit über 100.000 Teilnehmern, werden die Zeichenstile verschiedener Comic-Künstler wie bei Weinverkostungen besprochen. Die Preise für Originalausgaben und für nicht ganz so originale steigen dementsprechend. Und seit Jahren ist das rote S auf gelbem Grund das weltweit meistverkaufte Logo-T-Shirt. Ich werde morgen vor den Vereinten Nationen verkünden, dass ich meine amerikanische Staatsbürgerschaft ablege. Ich bin es leid, ein Werkzeug der amerikanischen Außenpolitik zu sein. 2011. In Action Comic 900 gibt Superman seine US-Staatsbürgerschaft ab. Wahrheit, Gerechtigkeit, der amerikanische Weg. Das ist nicht genug. Die Welt ist zu klein dafür. Zu vernetzt. Und erneut schreit die amerikanische Öffentlichkeit auf. Auf Internetforen beschweren sich die Fans, was denn die linksliberalen Schreiber ihre Helden haben sagen lassen und ob Superman überhaupt jemals die amerikanische Staatsangehörigkeit besessen habe. Superman ist längst Teil des kollektiven Bewusstseins, das zwischen fiktiven und realen Personen nicht mehr unterscheidet. Oh, Superman. Oh, John. Es wird immer Nerds geben. Jungs auf Game-Conventions, Chemiebaukasten und Jugendforscht-Freaks, Typen, die aus Zahnstochern in 30-jähriger Arbeit San Francisco nachbauen und detailwütige Comic-Fans, die sich in dunklen Räumen aufhalten. Da, wo keine Mädchen sind. Mit ihrer eigenen Sprache und ihren eigenen Blogs. Dank ihnen, den Nerds, hat allein der ewige Widersacher Lex Luthor in dem ihm gewidmeten Wikipedia-Eintrag 3-mal so viele Quellenangaben wie der Wikipedia-Text über Günter Grass. Eine gut erhaltene Erstausgabe von Superman ist laut einer Online-Börse für Comichefte über 3 Millionen Dollar wert. Kaum weniger als eine Shakespeare-Erstausgabe. In den Auktionsergebnissen für Comics rangieren hinter Batman und Superman weitere 10 Superhelden-Comics, bis weit nach Spider-Man, Hulk und X-Men das erste Walt Disney-Comic auftaucht, für gerade einmal 116.000 Dollar. Oh, Superman. Hallo, Anonymous. We are Legion. We are everyone and no one. Heute ziehen sich Nerds grinsende weiße Masken über, agieren als globales Gehirn mit Schwarmintelligenz und nennen sich Anonymous. We wish to give your attention to the President of the United States of America, We are Anonymous retaliated by shutting down the DOJ and FBI websites as well as sites for several major entertainment companies. Das weltweit agierende Kollektiv von Hackern griff die Websites von Scientology, den Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard sowie der Regierung Simbabwes an. Im digitalen Metropolis können diese Hacker hinter den Masken von Anonymous selbst zu strafenden Superhelden mit geheimer Identität werden. Wer bin ich? Die Erben von Schuster und Siegel besitzen nach einem neuerlichen Gerichtsurteil die Rechte an der Superman-Erstausgabe und der damit verbundenen Geschichten bis 1939. Die neuen Versionen danach und die internationale Vermarktung gehören DC Comics und damit Time Warner. Beide Rechteinhaber könnten, zum Entsetzen der Leser, ihre jeweils eigenen Superman-Reihen produzieren. Das Multiversum wäre zurück. Copyright ist das neue Kryptonite. Das Superhelden-Genre lebt weiter. Es gibt jüdische, ein Dutzend Schwule, über 50 Schwarze, ein paar Transgender-Lesbische, und zwar solche mit Lippenstift und ohne, Latino-Superhelden und ein paar, die sind einfach himmelblau, innen motorisiert und kommen vom Ende der Welt. In der weltweit ältesten, ununterbrochenen Comicserie erscheint Monat für Monat eine neue Folge von Superman. Das war Superman. Und wie er in die Welt kam. Ein Feature von Lorenz Schröter. Es sprachen Gregor Höppner, Edda Fischer, Simon Roden, Camilla Rentschke, Oliver Kriech-Mazura und Martin Bross. Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Christoph Bette und Katrin Fidorra. Regie: Robert Steutner. Redaktion: Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2012.